Auch die Neurologie zeigt das. Wenn Testpersonen, wie erwähnt, Gesichter einer ihnen fremden Ethnie sehen, reagiert bei einigen die Amygdala im Angstschaltkreis zwar schon nach einer 20stel Sekunde, aber ein paar Sekunden später drosselt das kalte System im Frontalhirn diese automatische Reaktion. Ebenso haben Testpersonen in Untersuchungen weniger Vorurteile gegenüber alten Menschen, wenn sie sich bewusst in deren Lage versetzen. Sie sagen dann seltener, dass Ältere schwach, langweilig und unselbstständig sind. Und Männer sind in ihren Urteilen weniger von Genderstereotypen beeinflusst, wenn man ihnen sagt, sie müssten sich aktiv eine starke Frau vorstellen. In solchen Fällen werden spontane Emotionen durch Nachdenken in die Schranken verwiesen. Man kann Gefühlsdispositionen nicht nur kurzfristig kontrollieren, sondern zu einem gewissen Grad dauerhaft selbst gestalten. In einem Versuch in den USA wurden Männer auf dem Weg zu einem Labor von einem scheinbar Unbeteiligten als Arschloch beschimpft. Kurz bevor ihr Testosteronwert von den Forschern ermittelt wurde. Nach dem Vorfall war der Hormonspiegel bei hitzköpfigen Südstaatlern deutlich höher als bei den besonnenen Nordstaatlern, die offenbar durch Erziehung und Selbstkontrolle besser mit belanglosen Konflikten umgehen konnten. Einige Untersuchungen legen nahe, dass progressive Moralauffassungen auch von Intelligenz und Bildung abhängen. So hat eine Studie mit mehr als 15.000 Versuchspersonen in England und den USA gezeigt, dass Menschen, die zum Autoritarismus neigen, also der Extremform des Prinzips Autorität, einen niedrigeren Intelligenzquotienten als die Durchschnittsbevölkerung haben. Adorno hätte das nicht überrascht.